Etwa 2 englische Meilen nordwärts lag mitten in der Ebene eine Vertiefung, die uns ein sicheres Versteck bot. Da es hier nur Sand und nicht einen einzigen Grashalm gab, konnten die Comanchen nicht auf den Gedanken kommen, dass hier jemand eine Nacht zubringen würde. Wer uns in dieser Bodensenkung überhaupt entdecken wollte, musste schon ganz nahe an deren Rand herankommen. Es genügte ein einziger Posten oben auf der Höhe, um die nahenden Comanchen rechtzeitig zu erspähen. Unsere Spuren mussten sie ja für diejenigen Shibabiks halten. Als die Wache gegen Abend den Feind meldete, konnte ich durch mein Fernrohr feststellen, dass Häuptling Großer Donner keinen Verdacht geschöpft hatte. Seine Krieger ritten nämlich nicht einzeln hintereinander im sogenannten Gänsemarsch, sondern sorglos in einzelnen Trupps. Bei den 100 Bäumen bezogen sie Lager für die Nacht. Ohne große Schwierigkeiten konnten Schurhend und ich die Comanchen beschleichen. Großer Donner und seine Unterhäuptlinge saßen um das Feuer herum und schwiegen. Bewegungslos starrten sie in die Flamme. Eine Ewigkeit warteten wir, aber es kam kein Laut. Schon wollten wir uns wieder zurückziehen, als plötzlich Leben in die Gesellschaft kam. Leider war der Anlass dazu für uns wenig erfreulich. Der König der Cowboys hatte sich selbstständig gemacht und war noch dazu zu Pferde allein auf Erkundung gegangen. Mit einer solchen Unvorsichtigkeit des alten Rebel hatte ich allerdings nicht rechnen können. Jetzt brachte ein Trupp roter Männer ihn und sein Pferd zu dem Häuptling Großer Donner. Uff, alt Rebel, ist der weiße Hund allein? Wir haben kein anderes Bleichgesicht entdeckt. So geht und sucht nach Spuren von ihnen. Dieser alte Mann kann sich nicht allein hier am Rand des Llano Estacado befinden. Hier steckt das Messer des Verhörs. Es kann dich töten, aber auch deine Fesseln lösen. Wenn du die Wahrheit sagst, wirst du dich retten. Wo hast du deine Begleiter? Ich habe keine. Du lügst! Willst du etwa behaupten, allein auf die Jagd gegangen zu sein? In der Wüste gibt es kein Wild. Doch. Euch! Ich kam hierher, um euch zu jagen. Das alte Bleichgesicht führt deine stolze Sprache. Was sollen die Mokassins an deinen Füßen? Sie gehören einem der Krieger Nalemasjufs, dem ich sie abnahm. Alt Webel, hüte dich, den Zorn der Comanchen zu erwecken. Wozu dienen diese Mokassins? Um keine verdächtigen Spuren zu hinterlassen, ist klar. Und du glaubst, allein 10x15 rote Krieger jagen zu können? Natürlich nicht. Ich bin als Kundschafter hier. Die anderen kommen nach. Ich warne euch, man wird mich blutig rächen. Du wagst es, den tapferen Kriegern der Comanchen zu drohen. Es wird bald keiner mehr von ihnen übrig sein, ist klar. Häuptling Nalemasjuf hat weiße Soldaten angegriffen und ist geschlagen worden. Er schickte Boten um Hilfe zu euch, deren Spur von den Soldaten verfolgt wurde. Sie führte zu eurem Lager am blauen Wasser, das ihr aber schon wieder verlassen hattet. Ich bekam den Auftrag, euren heutigen Lagerplatz zu erkunden. Ihr werdet mich wieder freigeben müssen, denn die Soldaten folgen mir nach und werden euch alle vernichten, ist klar. Alt Webel, mach nicht zu früh hoffen. Er wird Indianertöter genannt und ist stolz darauf. Wir werden uns hüten, ihn freizugeben. Du wirst am Marterpfahl sterben. Es wird ganz anders kommen, Häuptling. Glaubst du wirklich, uns etwas Neues gesagt zu haben? Wir wissen längst, dass uns die Soldaten folgen. Hinter ihnen aber kommt Nalemasjuf, den ihr vier Finger nennt, mit seinen Kriegern und großer Verstärkung. Wir locken die weißen Reiter in eine Falle und werden sie vernichten. Donnerwetter, ist das wahr? Der Häuptling spricht niemals eine Lüge. Ihr seid alle verloren. Aber Großer Donner hat noch ein anderes Wort mit dir zu sprechen. Wo sind die anderen Bleichgesichter, die mit am blauen Wasser waren? Wen meinst du damit? Old Shatterhand, Old Shurehand, den ihr befreit habt, und die anderen. Sind sie bei den Soldaten? Och, das ist zum Lachen. Meinst du, Old Shatterhand arbeitet als Spion für das Militär? Dazu wäre er viel zu stolz. Außerdem ist er ein Freund der Weißen und auch der Roten Männer. Wird er sich da in den Streit mischen, der zwischen ihnen ausgebrochen ist? Uff, das klingt wahr. Aber wo sind die weißen Hunde jetzt? Zum Rio Pecos hinab, um Winnetou zu treffen. Warum du nicht auch? Weil ich als Kundschafter zu den Soldaten wollte, wofür ich gut bezahlt werde. Ist klar, ich habe dein Misstrauen jetzt satt. Wäre froh, wenn zwei so große Krieger wie Old Shatterhand und Old Shurehand in der Nähe wären, mich aus euren Händen zu befreien. Leuchtet dir das nicht ein? Der alte weiße Mann spricht wahr. Reißt unser Speer zurück. Was hast du uns zu berichten? Wir haben die ganze Gegend umkreist und abgesucht. Es ist kein zweiter weißer Mann in unserer Nähe. Old Webbel wird seine Kühnheit mit dem Leben bezahlen. Bindet ihm nun auch die Füße und bewacht ihn scharf. Au. Ah.